schönen Tages befahlt unsere Obern, die kleine Stadt Danzig für sie zu erobern. Wir sind mit Tanks und Bomben in Polen eingebrochen und haben es erobert in 2 Wochen. Das schönere Frankreich für sie zu erobern. Wir sind mit Tanks und Bomben in Frankreich eingebrochen und haben es erobert in 4 Wochen. Eines schönen Tages befahlt unsere Obern, das große Russland für sie zu erobern. Wir sind mit Tanks und Bomben in Russland eingefahren und kämpfen um das Leben seit 2 Jahren. Eines schönen Tages befindet sich unsere Obern, den Boden der Tiefsee und den Mond zu erobern. Und es ist schon schwer hier in diesem Russland, und der Feind ist stark und der Heimweg unbekannt. Und für uns will.